Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Wide awake and happy. Wir sind wach und glücklich. Here in Sao Paulo. Hier in Sao Paulo. I hope you people all over the world too. Ich hoffe, ihr Leute überall auf der Welt seid das auch. All right, I'm going to show you the symptoms that are used, by which usually you can identify a heart of greed. Ich zeige dir jetzt Merkmale, an denen du für gewöhnlich ein habgieriges Herz erkennen kannst. You know, as I keep emphasizing, it's a heart issue. Wie ich immer wieder betone, es ist eine Angelegenheit des Herzens. So, here are some symptoms. If you have them, then you most likely have a heart of greed. Hier also ein paar Merkmale. Wenn du die hast, dann hast du sehr wahrscheinlich ein habgieriges Herz. So, first of all, idolatry. Erstens, Götzendienst. Idolatry? Götzendienst? Ja. You idolize things or even people sometimes. Du verehrst Dinge oder manchmal sogar Menschen. You know, once you idolize things, that is usually one of the symptoms of a heart of greed. Sobald du Dinge vergötterst, ist das in der Regel eines der Anzeichen für ein habgieriges Herz. You know, how can you see if you idolize them? Wie können wir erkennen, dass wir etwas vergöttern? Well, idolize is you give them the position that only God himself is supposed to have. Vergöttern bedeutet, dass du ihnen die Position gibst, die nur Gott haben sollte. You know, they become your idols. Sie werden zu deinen Idolen. You know, think how many people have people as idols. Denk mal, wie viele Menschen andere Leute als Idole haben. Can you believe it? There are people who have me as their idol. Kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die mich als ihr Idol haben? That is a very sad thought. Das ist ein sehr trauriger Gedanke. But unfortunately there are. Aber leider gibt es das. These are people who actually have greed in the heart. Das sind Menschen, die eigentlich Habgier in ihrem Herzen haben. Let me show you how. Lass mich dir zeigen, wie. Because even if they would ever connect with me and get to sit with me and talk to me. Selbst wenn sie mich treffen, mit mir zusammensitzen und sich mit mir unterhalten würden. The truth would be, it wouldn't be very long and they would be disappointed. Wäre die Wahrheit, dass es nicht lange dauern würde, bis sie enttäuscht wären. Now they would try to connect with somebody else and somebody else and somebody else. Dann würden sie versuchen, sich mit einer anderen Person zu verbinden und noch eine andere Person und noch eine andere Person. Also connect with one more person of fame. Sie wollen Kontakt mit noch einer weiteren berühmten Person. Not that I consider myself a person of fame. Nicht, dass ich mich selbst als eine berühmte Person betrachte. But you see, it's the same heart attitude. Aber siehst du, es ist die gleiche Herzenshaltung. Cumulate more, one more, one more, one more. Es ist ein Anhäufen, noch eins und noch eins, noch eins. If I get too close to this man of God, then I'll be transformed. Wenn ich nah bei diesem Mann Gottes sein könnte, dann würde ich verändert werden. Now I get too close to this one. Jetzt muss ich näher an den ran. One more. Einer noch. Just one more. Nur noch einer. It's a sign that you will never be satisfied in your heart. Das ist ein Zeichen dafür, dass du niemals in deinem Herzen zufrieden sein wirst. You know, they idolize their cars. Weißt du, sie vergöttern ihre Autos. Show everybody the beauty of your car. Zeige jedem die Schönheit deines Autos. You know, I remember so clearly when I had my very first car. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als ich mein allererstes Auto hatte. It was an idol. Das war ein Götze. Man, was I glad when I wrecked the car. The whole car was totaled. Ich war so froh, als ich das Auto geschrottet hatte. Das ganze Auto war total Schaden. And I survived. Und ich überlebte. Do you know why I was glad? Weißt du, warum ich froh war? Because when I got out of that completely wrecked car, I realized that the car had become my idol. Als ich aus diesem völlig zerstörten Auto ausstieg, begriff ich, dass dieses Auto zu meinem Götzen geworden war. And I could repent right there and never again allow things to enter my heart. Und ich konnte gleich Buße tun und nie mehr zulassen, dass Dinge in mein Herz eindringen. I was only 18 then. Thank God I learned my lesson. Damals war ich 18 Jahre. Gott sei Dank habe ich meine Lektion gelernt. So look, there are people who idolize small material things. Es gibt Leute, die kleine materielle Sachen vergöttern. It's a symptom of greed. Das ist ein Symptom von Habgier. See, it has nothing to do with how much you have or what you have. Siehst du, es hat nichts damit zu tun, wie viel du hast oder was du hast. You know, I recently talked to a man. Kürzlich sprach ich mit einem Mann. He has a ridiculously expensive, hundreds of thousands of dollars worth sports car. Der einen super teuren Sportwagen hat, der mehrere hunderttausend Dollar wert ist. And you know, when I spoke to this guy, I mean, it's so funny what he said. Als ich mit ihm sprach, war es echt lustig, was er erzählte. He said, you know, God told me to buy that car. Er sagte, Gott sagte mir, dass ich dieses Auto kaufen soll. He said, if it's gone tomorrow, you know, I wouldn't care less. Wenn es morgen nicht mehr da wäre, würde mich das nicht kümmern. Like, I don't need it. God told me to do it, so I know it has a purpose. It's all his. So wie, ich brauche es nicht. Gott hat mir gesagt, dass ich das machen soll, also weiß ich, dass es einen Zweck hat. Es gehört ganz ihm. But I know other people. Ich kenne andere Leute. Who buy a nice little car. Die kaufen ein nettes kleines Auto. And then suddenly that car becomes their idol. Und dann wird dieses Auto plötzlich zu ihrem Götzen. See, that's the sign of greed. Das ist das Zeichen von Habgier. Do you know, I'm gonna tell you something that really kind of shook me up. Ich werde dir etwas erzählen, das mich aufgerüttelt hat. I was in America. Ich war in Amerika. Visit my brother-in-law's house. Und habe meinen Schwager besucht. And my brother-in-law, he likes old-timers. Und mein Schwager mag Oldtimer. And we went to this car fair, this car show, which takes place every Saturday, very near his house. Wir gingen zu der Autoausstellung, die jeden Samstag in der Nähe seines Hauses stattfindet. And there were hundreds of cars worth millions of dollars. Da gab es hunderte von Autos, die Millionen von Dollar wert waren. Very, very old-timers and very new, expensive, ridiculous cars. Sehr, sehr alte Oldtimer und ganz neue, super teure Autos. I mean, hundreds. Hunderte davon. You know, and we walked into this place. Wir kamen an diesen Ort. You know, and everybody, like, who was with me, you know, like my son and... Everybody was like impressed. Und alle, die mit mir waren, mein Sohn, alle waren total beeindruckt. You know, Debbie, my brother-in-law, everybody like, whoa, look at this incredible car. Debbie, mein Schwager, alle sagten, wow, schaut euch diese Autos an. You know, and the moment I walked in there, it kind of my belly, it's kind of like, it had this not good feeling in my belly. Aber in dem Moment, als ich dorthin kam, hatte ich irgendwie kein gutes Gefühl in meinem Bauch. And I said, Lord, what is this? Und ich sagte, Herr, was ist das? I said, I know that you don't have a problem with cars. Ich weiß, dass du kein Problem mit Autos hast. I mean, you created all these things that we can even build cars. What's your problem? Du hast ja die ganzen Sachen geschaffen, dass wir überhaupt Autos bauen können. Was ist das Problem? I said, Lord, what is it, this feeling that I have so uncomfortable? Herr, was ist das für ein unangenehmes Gefühl, das ich habe? So while everybody was admiring this expensive car, I took a little distance and was walking behind to figure these things out in my heart. Während alle anderen diese teuren Autos bewunderten, nahm ich Abstand, entfernte mich ein wenig, um diese Sache in meinem Herzen zu verstehen. And the Lord said to me, und der Herr sagte zu mir, Reinhard, it's not the cars. Reinhard, es geht nicht um die Autos. Most of these owners worship the created thing, the car, more than their creator. Die meisten der Besitzer beten das erschaffene Ding, das Auto, mehr an als ihren Schöpfer. I'm the creator of all things. Ich bin der Schöpfer von allen Dingen. And they have switched this out. Und sie haben das ausgeblendet. Trocaram, fizeram essa troca. They worship things, but don't worship the creator of all things. Sie beten die Dinge an, aber sie beten nicht den Schöpfer aller Dinge an. You know, and I went to a scripture immediately, which I will show you later. Ich bin direkt zu einer Bibelstelle gegangen, die ich dir später zeigen werde. You see how dangerous greed is? Siehst du, wie gefährlich Habgier ist? Tomorrow we talk. Morgen reden wir weiter.